8.10 Uhr ist es. Guten Morgen in der bunten Koalitionsrepublik Deutschland. Was haben wir nicht alles an Farbspielen, seit es die AfD gibt? Das bisher ungewöhnlichste wohl Kenia, also Schwarz-Rot-Grün in Sachsen-Anhalt. Aber möglicherweise ist das doch ein bisschen zu bunt. Es kriselt in der Magdeburger Koalition nur 150 Tage nach Amtsantritt. Unser Landeskorrespondent ist Christoph Richter, mit dem ich jetzt verbunden bin. Herr Richter, was ist los? Ja, man muss feststellen, es war wirklich keine Liebesheirat, denn gerade unter den Koalitionären von CDU und SPD ruckelt es mächtig. Hintergrund sind sogenannte Beraterverträge, die einzelne Ministerien in der vergangenen Legislaturperiode am Landtag vorbei bewilligt haben sollen. Und da kommen jetzt jeden Tag neue Beraterverträge ans Licht. Und interessant dabei ist eine Sache, dass es SPD-Ministerien sind, gegen die geschossen wird. Also heute werden sie von Christdemokraten, also von der CDU geleitet. Damals war es die SPD. Und jetzt geht sozusagen jeder gegen jeden. Also es wird von Grabenkämpfen auf Kindergartenniveau gesprochen. Ja, es ist die Rede von Turbulenzen, die gar die Koalition zu Fall bringen könnte. Also hier kämpft die CDU gegen die SPD, beziehungsweise die SPD gegen die CDU. Es wird schon gesprochen, hier wären Sprengmeister unterwegs, die irgendwie die Koalition zerlegen möchten. Das heißt, es ist eigentlich ein Problem, das man auch hätte, wenn die Grünen jetzt gar nicht dabei wären. Weil das war erstmal meine Vermutung, dass die Koalition einfach zu breit ist. Aber die Grünen sind im Moment zumindest nicht das Problem. Die Grünen sind überhaupt nicht das Problem. Die gucken sich das genüsslich an und gucken sich da an, wie sozusagen die SPD und die CDU sich zerlegen. Also vielleicht wären sie irgendwie so eine Art Paartherapeut in dieser Beziehung da. Aber derzeit haben die Grünen, sind da außen vor. Mhm. Interessante Rolle für die grüne Partei, Paartherapeut. Frage ist, wie heftig ist diese Ehekrise zwischen Union und SPD? Ist das eher ein Kriseln oder muss man das schon sehr ernst nehmen? Geht das in Richtung Scheidung? Naja, es geht nicht in Richtung Scheidung, aber ernst nehmen sollte man es schon. Es geht schließlich um das fragile Konstrukt Kenia-Koalition. Und man muss sich nochmal vergegenwärtigen, das ist nur dadurch zustande gekommen, weil die AfD eingezogen ist. Und das sind jetzt also die Turbulenzen, die haben durchaus das Potenzial, diese Koalition dann zum Kippen zu bringen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass jetzt sagen, die SPD jetzt sozusagen versucht, sich aus dieser Affäre rauszuziehen, weil sie sich quasi von der CDU angegriffen fühlt. Und so kam es dann auch am Montag zu einer sehr eigentümlichen Brandrede von CDU-Staatskanzleichef Rainer Robra, der quasi auf dieser Staatssekretärskonferenz erstmal den Protokollant und den Vizeregierungssprecher rausgeschmissen hat gesagt und hat gewarnt vor sogenannten Schnüffelbrigaden, wie er es ganz wörtlich nannte. Und so wurde es jedenfalls kolportiert. Und dann kam auch der Satz, dass die Teilnehmer als deutliche Drohung zu verstehen haben, eine Entlassungsurkunde sei in weniger als 45 Minuten geschrieben. Also hier scheint so einiges außer Kontrolle geraten sein. Also es geht hier, und das ist das Fatale eigentlich darum, es geht nicht um Sachthemen, also da gäbe es genug Breitbandausbau, Kinderarmut etc., also schlechte Wirtschaftsdaten, aber hier geht es derzeit nur um persönliche Befindlichkeiten. Man zerlegt sich quasi, also aufgrund, weil man sich irgendwie anscheinend doch nicht so richtig mag. Was sagt denn der Ministerpräsident? Der hat ja schließlich die Richtlinienkompetenz, also der könnte den Laden auch quasi dieser Kompetenz zusammenhalten. Das ist interessant. Also am Montag gab es eben, wie gesagt, diese Brandrede von Staatskanzleichef Rainer Robra. Am Dienstag hätte ja auch was der Ministerpräsident dazu sagen können, aber er ist zur Einschulung seines Enkels nach Bayern gefahren. Also, um es mal klar zu sagen, man hört nichts, aber das ist nicht unüblich bei Rainer Haseloff. Also er duckt sich in solchen Fällen weg. Es ist von ihm also nicht zu erfahren. Aber das ist nicht das Problem, sondern es fördert wieder den Politikverdruss. Und weil man jetzt sagen kann, seht, die kümmern sich nur um sich selbst. Es geht gar nicht um Sachfragen. Und das genau ist ja auch das Thema der Wahl gewesen im März. Und es gäbe ja, wie gesagt, zuhauf einiger Themen. Also man redet über sich selbst. Und das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist da, dass die Kenia-Koalition daran scheitert. Und dann wäre das Land wirklich, also sagen Experten auch oder Beobachter, dann wäre es wirklich dieses Land ein Failed State. Und dann wäre es unregierbar, weil es käme zu Neuwahlen. Und was dann kommt, weiß wirklich keiner. Kenia in der Krise, also die Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und Grünen. Christoph Richter war das mit Einschätzung und Informationen aus Magdeburg. Vielen Dank dorthin. 8.14 Uhr ist es, Musik von Ella Luna, Parole, Parole.